Kapitel 3: Die Ordnungspolizei und die Entlösung. Russland 1941. Die erste Beteiligung der Ordnungspolizei an der Entlösung, dem nationalsozialistischen Massenmord an den europäischen Juden, fand jedoch nicht in Polen, sondern in Russland statt, im Sommer und Herbst 1941. Zur Vorbereitung auf den Einmarsch in Russland und den Vernichtungskrieg, den Hitler dort zu führen gedachte, wurden Ende des Frühjahrs 1941 vier mobile Sondereinheiten der SS, die sogenannten Einsatzgruppen, aufgestellt und ausgebildet. Der Kern dieser Verbände rekrutierte sich aus Angehörigen von Heydrichs Sicherheitspolizei, Gestapo und Kripo und Sicherheitsdienst, SD. Hinzu kamen kleine Gruppen der Waffen-SS, der militärischen Abteilung von Himmlers SS. Auf drei der vier Einsatzgruppen wurden darüber hinaus aber noch die drei Kompanien des Ordnungspolizeibataillons 9 verteilt. Von den insgesamt 3000 Männern der vier Einsatzgruppen kamen daher rund 500 aus den Reihen der Ordnungspolizei. Die Einsatzgruppen selbst stellten nur die Speerspitze der deutschen Verbände dar, die insgesamt am politischen und rassistischen Massenmord in Russland beteiligt waren. Anfang Juli wurde eine fünfte ad hoc aus Angehörigen der Sicherheitspolizei im Generalgouvernement zusammengestellte Einsatzgruppe nach Russland geschickt. Die meisten dieser Männer fungierten in den ehemals polnischen Gebieten, die zwischen 1939 und 1941 von sowjetischen Truppen besetzt gewesen waren, als Sicherheitspolizeikräfte, während die ursprünglichen vier Einsatzgruppen hinter den vorrückenden deutschen Armeen weit nach Russland hinein vordrangen. Im Hinblick auf den Einmarsch in Russland hatte Himmler für die nördliche, mittlere und südliche Besatzungszone jeweils einen höheren SS- und Polizeiführer ernannt. Diese Männer waren für die Koordinierung sämtlicher SS-Aktionen im besetzten Russland verantwortlich. Als nach den euphorisch stimmenden enormen Anfangserfolgen der deutschen Truppen Mitte Juli 1941 der Endsieg in Sicht schien, ordnete Hitler verstärkte Befriedungsmaßnahmen für die Gebiete hinter den vorrückenden deutschen Linien an. Am 16. Juli verkündete er, dass Deutschland sich niemals aus seinen neu gewonnenen Ostgebieten zurückziehen werde. Vielmehr werde er alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um dort einen Garten Eden zu schaffen. Zum Glück habe Stalin den Befehl zum Partisanenkrieg gegeben, erklärte Hitler, so erhalte man die Möglichkeit auszurotten, was sich gegen uns stellt. Selbstverständlich müsse der Riesenraum so rasch wie möglich befriedet werden, was am besten dadurch geschehe, dass man jeden, der nur schief schaut, totschießt. Himmler zögerte nicht, auf diesen Hinweis seines Herrn und Meisters zu reagieren. Innerhalb einer Woche schickte er dem HSSPF Mitte, Erich von dem Bach Zelewski und dem HSSPF Süd, Friedrich Jeckeln, je eine SS-Brigade zur Verstärkung und führte so der SS-Mordkampagne noch einmal über 11.000 Mann zu. Außerdem wurden mindestens 11 Polizeibataillone, von denen 9 nur je 300 Mann stark waren und somit aus erst vor kurzem angeworbenen jungen Freiwilligen bestanden, auf die Verbände der drei HSSPF in Russland verteilt, wodurch zu den 500 Ordnungspolizisten, die sich schon bei den Einsatzgruppen befanden, weitere 5.500 hinzukamen. Von Ende Juli bis Mitte August hielt sich Himmler an der Ostfront auf und trieb seine Männer persönlich zum Massenmord an den russischen Juden an. Die Ordnungspolizei begann jedoch schon vor dieser massiven Truppenverstärkung Ende Juli damit, ihren Mordauftrag in Russland auszuführen. Schauplatz des Geschehens war die fast zur Hälfte von Juden bewohnte Stadt Bialystok. Am Vorabend des deutschen Überfalls auf Russland, dem sogenannten Unternehmen Barbarossa, versammelte Major Weiß vom Polizeibataillon 309 seine Kompanieführer um sich und eröffnete ihnen mehrere Befehle, die auch alle anderen für den Russlandfeldzug vorgesehenen Verbände der deutschen Wehrmacht und Polizei erhalten hatten und die den Mannschaften mündlich weitergegeben werden sollten. Der erste war der berüchtigte Kommissarbefehl, demzufolge die sogenannten politischen Kommissare Das heißt, alle einer antideutschen Haltung verdächtigen kommunistischen Funktionäre in Armee und Zivilverwaltung nicht als Kriegsgefangene zu betrachten, sondern zu erschießen sein. Der zweite Befehl war der sogenannte Barbarossa-Erlass, eine Art Freibrief zum Töten russischer Zivilisten, denn durch ihn wurden sämtliche Aktionen deutscher Soldaten gegen die russische Zivilbevölkerung der Gerichtsbarkeit der Militärgerichte entzogen und kollektive Vergeltungsmaßnahmen gegen ganze Ortschaften ausdrücklich gutgeheißen. Der Krieg, fuhr Major Weiß fort, sei gegen Juden und Bolschewisten gerichtet und verlange vom Bataillon ein schonungsloses Vorgehen gegen die Juden. Seiner Ansicht nach seien die Führerbefehle so zu verstehen, dass die Juden ohne Rücksicht auf Alter oder Geschlecht zu vernichten seien. Nach dem Einrücken in Bialystok befahl Major Weiß am 27. Juni seinem Bataillon, das jüdische Viertel zu durchkämmen und alle jüdischen Männer festzunehmen, sagte aber nicht genauer, was mit ihnen zu geschehen habe. Das überließ er offenbar der Initiative der Kompanieführer, denen er bei der Besprechung vor Invasionsbeginn seine Ansichten deutlich gemacht hatte. Die Aktion begann als Pogrom. Während die Polizisten die Juden zum Marktplatz bzw. zur Synagoge trieben, verprügelten und demütigten sie sie. Vielen wurden die Bärte versenkt, manch einer willkürlich erschossen. Als mehrere führende Persönlichkeiten der jüdischen Gemeinde im Hauptquartier der 221. Sicherheitsdivision erschienen, vor General Pflugbeil auf die Knie fielen und ihn um den Schutz der Wehrmacht anflehten, ließ ein Angehöriger des Polizeibataillons 309 seinen Hosenlatz herunter und urinierte auf sie, während sich der General abwandte. Was als Pogrom begonnen hatte, eskalierte bald zu einem systematischen Massenmord. Die auf dem Marktplatz zusammengetriebenen Juden wurden zu einem Park gebracht, gruppenweise an eine Wand gestellt und erschossen. Die Erschießungen dauerten bis zum Einbruch der Dunkelheit an. Die Eingänge der Synagoge, in der sich mindestens 700 Juden befanden, wurden mit Benzin übergossen. Dann warf man eine Handgranate ins Gebäude und entfachte dadurch ein Feuer. Jeder, der zu entkommen versuchte, wurde von den Polizisten erschossen. Das Feuer griff bald auf benachbarte Häuser über, in denen sich Juden versteckt hatten, und auch sie verbrannten bei lebendigem Leibe. Am nächsten Tag wurden 30 Wagenladungen voll Leichen zu einem Massengrab gekarrt. Man hatte 2000 bis 2200 Juden umgebracht. Ein Melder, der von General Pflugbeil geschickt wurde, um die näheren Umstände des Feuers zu erkunden, fand einen betrunkenen Major Weiß vor, der behauptete, von den Geschehnissen nichts zu wissen. In einem anschließenden Bericht an Pflugbeil stellten Weiß und seine Offiziere die Ereignisse falsch dar. Während dieses erste Massaker, das Ordnungspolizisten am 27. Juni an den Bialystoker Juden verübten, vielleicht noch als das Werk eines einzelnen Kommandanten angesehen werden könnte, der die Wünsche seines Führers instinktiv richtig erahnte, geschah der zweite Massenmord Mitte Juli auf das eindeutige und systematische Betreiben allerhöchster SS-Führer Erich von dem Bach-Zelewski, Kurt Dalüge und Heinrich Himmler. Anstelle des weiter nach Osten verlegten Bataillons 309 rückten die Polizeibataillone 316 und 322 in Bialystok ein. Das offizielle Kriegstagebuch sowie verschiedene Meldungen und Befehle des Polizeibataillons 322 gehören zu den wenigen noch erhaltenen Ordnungspolizeidokumenten und sind aus sowjetischen Archiven in den Westen gelangt. Sie erlauben uns, die anschließenden Ereignisse von Bialystok nachzuzeichnen. Beim Polizeibataillon 322 war die Einsatzbesprechung am Vorabend der Invasion anscheinend nicht ganz so abgefeimt gewesen wie beim Bataillon 309, doch war es auch dort nicht ohne ideologische Aufrüstung abgegangen. In Warschau hatte Generalmajor Retzlaff bei der Verabschiedung des Bataillons am 10. Juni jedem Polizisten den Rat mit auf den Weg gegeben, unbedingt darauf zu achten, den slawischen Völkern gegenüber als Herrenmensch aufzutreten und zu zeigen, dass er Deutscher sei. Und vor ihrer Abfahrt nach Russland am 2. Juli waren die Männer angewiesen worden, hart, entschlossen und rücksichtslos vorzugehen und alle politischen Kommissare zu erschießen. Das Bataillon traf am 5. Juli in Bialystok ein und erhielt 2 Tage später den Befehl zu einer gründlichen Durchsuchung des Stadtgebietes nach bolschewistischen Kommissaren und Kommunisten. Aus dem Kriegstagebucheintrag des folgenden Tages wird deutlich, was damit gemeint war. Eine Durchsuchung des Judenviertels, angeblich um Gegenstände sicherzustellen, die die Juden vor dem Eintreffen der Deutschen bei Plünderungen an sich gebracht hätten. Die deutschen Polizisten schafften bei der Durchsuchung 20 Wagenladungen voll Wertgegenstände fort. Bis zum 8. Juli hatte das Bataillon 22 Menschen erschossen, bei denen es sich fast ausschließlich um Juden handelte. Am Nachmittag des 8. Juli, desselben Tages, an dem die erwähnte Durchsuchung stattfand, erhielt das Bataillon überraschend Besuch vom Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei Heinrich Himmler und vom Chef der Ordnungspolizei Kurt Dalüge. Zu dem Abendessen, das der höhere SS- und Polizeiführer Mitte Bach-Zelewski zu Himmlers Ehren gab, wurde auch Bataillonskommandeur Major Nagel eingeladen. Am folgenden Morgen inspizierte Dalüge in Himmlers Gegenwart das Polizeibataillon in Bialystok. In einer Ansprache betonte Dalüge, die Ordnungspolizei könne stolz sein, an der Niederringung des Weltfeindes, des Bolschewismus, mitbeteiligt zu sein. Noch kein Feldzug sei von solcher Bedeutung gewesen wie gerade der jetzige. Der Bolschewismus werde nun endgültig ausgerottet werden, zum Segen Deutschlands, Europas, ja der ganzen Welt. 2 Tage später, am 11. Juli, erließ Oberst Montour vom Polizeiregiment Mitte, zu dem die Polizeibataillone 316 und 322 gehörten, den folgenden vertraulichen Befehl. Erstens. Auf Befehl des höheren SS- und Polizeiführers sind alle als Plünderer überführten männlichen Juden im Alter von 17 bis 45 Jahren sofort standrechtlich zu erschießen. Die Erschießungen haben abseits von Städtchen, Dörfern und Verkehrswegen zu erfolgen. Die Gräber sind so einzuebnen, dass keine Wallfahrtsorte entstehen können. Ich verbiete das Fotografieren und die Zulassung von Zuschauern bei Exekutionen. Exekutionen und Gräber sind nicht bekannt zu geben. Zweitens. Die seelische Betreuung der bei dieser Aktion beteiligten Männer haben sich die Bataillonskommandeure und Kompaniechefs besonders angelegen sein zu lassen. Die Eindrücke des Tages sind durch Abhaltung von Kameradschaftsabenden zu verwischen. Ferner sind die Männer laufend über die Notwendigkeit der durch die politische Lage bedingten Maßnahmen zu belehren. Das Kriegstagebuch schweigt sich beredt über die Geschehnisse aus, die auf Montours Exekutionsbefehl in Bialystok folgten. Sie wurden erst durch spätere Gerichtsprozesse in Deutschland aufgedeckt. Natürlich gab es im Falle der sogenannten Plünderer, die standrechtlich erschossen werden sollten, keinerlei polizeiliche Ermittlungen, Gerichtsverfahren oder Verurteilungen. Männliche Juden, die aussahen, als wären sie zwischen 17 und 45 Jahre alt, wurden am 12. Juli einfach ins Stadion von Bialystok getrieben, wo ihnen alle Wertgegenstände abgenommen wurden. Als das Stadion fast voll war, besuchte Bach-Zelewski den Schauplatz des Geschehens. Es war an diesem Tag sehr heiß, aber die Juden erhielten weder Wasser, noch ließ man sie zur Toilette gehen. Entweder noch am selben Tag oder am nächsten Morgen begann man, die Juden mit Lastwagen beider Polizeibataillone vom Stadion zu Panzergräben in einem Waldgebiet außerhalb der Stadt zu fahren. Zur Bewachung der Gegend und zur Bildung der Erschießungskommandos waren fast das gesamte Bataillon 316 und eine Kompanie des Bataillons 322 angetreten. Wiederum erschien Bach-Zelewski und hielt eine Ansprache, in der er die Aktion rechtfertigte. Als die Erschießungen bei Einbruch der Dunkelheit noch nicht beendet waren, versuchten die Polizisten im Scheinwerferlicht ihrer Lastwagen weiterzumachen. Das stellte sich für sie jedoch als unbefriedigend heraus, sodass die Aktion abgebrochen und am folgenden Tag zu Ende geführt wurde. Den Erkenntnissen deutscher Gerichte zufolge wurden damals mindestens 3000 Juden erschossen, Wobei man allerdings nicht vergessen darf, dass bei solchen Angaben aus juristischen Gründen nicht die wahrscheinlichsten Zahlen angeführt werden, sondern nur unbestrittene Mindestzahlen, damit dieser Punkt aus dem juristischen Disput herausgehalten wird. Im Spätsommer und Herbst 1941 kam es zu einer Beschleunigung der Mordaktionen gegen das russische Judentum. Das Polizeibataillon 322 war weiterhin an diesen Aktionen beteiligt, wie aus seinem Kriegstagebuch hervorgeht. Am 23. Juli wurde der Verband, der bis dahin formal der Wehrmacht unterstanden hatte, für die dem Bataillon bevorstehende Aufgabe dem HSS-PF-Gruppenführer von dem Bach unmittelbar unterstellt. Als das Polizeibataillon 322 im August von Bialystok nach Minsk verlegt wurde, tat sich dessen dritte Kompanie unter Leutnant Riebel auf dem Weg dorthin durch die fortgesetzte Exekution von Juden besonders hervor. Nachdem die dritte Kompanie am 2. August die Waldgebiete um Bialowice durchkämmt hatte, hielt das Kriegstagebuch fest, vor Abmarsch hat dritte Kompanie Judenliquidation durchzuführen. Anschließend meldet Riebel, am 10.8.41 wurde von der dritten Kompanie in den frühen Morgenstunden die Liquidierung der im Gefangenensammellager Bialowice untergebrachten Juden durchgeführt. Es wurden 77 Juden männlichen Geschlechts im Alter von 16 bis 45 Jahren erschossen. Die Aktion vollzog sich ohne Zwischenfall. Widerstand wurde in keinem Falle geleistet. Dabei handelte es sich nicht um einen isolierten Zwischenfall, denn 5 Tage danach meldete Riebel, die Judenaktion in Narew-Gabala wurde von der dritten Kompanie am 15.08.1941 durchgeführt. Dabei wurden 259 Frauen und 162 Kinder nach Koprin umgesiedelt. Alle männlichen Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren wurden erschossen. Es wurden am 15.08.1941 insgesamt erschossen, ein Pole wegen Plünderung, 232 Juden. Die Judenexekution vollzog sich reibungslos und ohne Zwischenfall. Ende August befand sich das Bataillon schließlich in Minsk, wo sich am 29. August Bach-Zelewski und Dalüge zu einer Besprechung trafen. Wie schon zuvor in Bialystok bildete auch dieses Treffen wieder den Auftakt zur Beteiligung von Ordnungspolizisten an einer Massenerschießung von Juden. Am 30. August wurde Bataillonskommandeur Major Nagel einbestellt, um eine gründliche Judenaktion zu besprechen, die am 31. August und 1. September stattfinden sollte. Das Bataillon sollte dazu 2 Kompanien zur Verfügung stellen. Am 31. August rückten die 1. und 3. Kompanie des Polizeibataillons 322, die inzwischen die Bezeichnung 7. und 9. Kompanie des Polizeiregiments Mitte erhalten hatten, in das Ghetto von Minsk vor, wo sie rund 700 Juden gefangen nahmen, darunter 74 Frauen. Am folgenden Tag war Riebels 9. Kompanie an der Exekution von über 900 Juden beteiligt, zu denen auch alle am Vortag Festgenommenen gehörten. Für diese erste Erschießung einer größeren Anzahl von Jüdinnen meinte der Kriegstagebuchschreiber eine rechtfertigende Erklärung geben zu müssen. Demnach habe man die Frauen erschossen, weil diese bei der Razzia ohne Judenstern angetroffen worden waren. Auch in Minsk war festgestellt worden, dass besonders Jüdinnen die Kennzeichen von ihrer Kleidung entfernten. Eifrig darauf bedacht, für die Leistung seiner Kompanie die gebührende Anerkennung zu erhalten, meldete Riebel pflichtgemäß, die bei der Judenaktion am 31.08.41 festgenommenen Juden wurden am 1.09.1941 erschossen. Von der 9. Kompanie wurden 290 Männer und 40 Frauen erschossen. Die Exekutionen verliefen reibungslos. Widerstand wurde keiner geleistet. Bei einer späteren Mordaktion Anfang Oktober in Mogilew hielt man es nicht mehr für nötig, sich für die Erschießung jüdischer Frauen zu rechtfertigen. Für den 2. Oktober verzeichnet das Kriegstagebuch 9. Kompanie ab 15.30 Uhr die gesamte Kompanie-Judenaktion im Ghetto von Mogilew zusammen mit Stab höherer SS und Polizeiführer Russland Mitte und ukrainischer Hilfspolizei. 2.208 Juden beiderlei Geschlechts aufgegriffen, 65 an Ort und Stelle bei Fluchtversuch erschossen. Und unter dem Datum des folgenden Tages hieß es, 7. und 9. Kompanie zusammen mit Stab höherer SS und Polizeiführer Russland Mitte, Exekution von insgesamt 2208 Juden und Jüdinnen außerhalb Mogilews unweit des Waldlagers. 7. Kompanie 378, 9. Kompanie 545 Erschießungen. Polizeibataillone wurden in Russland aber nicht nur in der Besatzungszone Mitte eingesetzt. Aus den wenigen noch erhaltenen Dokumenten geht hervor, dass es im Süden und Norden zu ähnlichen Einsätzen kam. Der höhere SS- und Polizeiführer Russland Süd, Friedrich Jeckeln, der insgesamt 5 Polizeibataillone befehligte, neben den Bataillonen 45, 303 und 314 des Polizeiregiments Süd noch die Bataillone 304 und 320, die folglich alle bis auf eines aus erst kürzlich angeworbenen jungen Freiwilligen bestanden, achtete in seinen verschlüsselten Tagesmeldungen sorgfältig darauf, Ehre zu geben, wem Ehre gebührte. Das Folgende ergibt sich aus einer unvollständigen und hier sinngemäß wiedergegebenen Sammlung dieser Meldungen. 19. August. Bataillon 314 erschießt 25 Juden, Bataillon 45 erschießt bei Slavuta 522 Juden. 22. August. Bataillon 45 erschießt bei 2 Einsätzen 66 und 471 Juden. 23. August. Bataillon 314 erschießt bei einer Säuberungsaktion 367 Juden. 24. August. Bataillon 314 erschießt 294 Juden, Bataillon 45 erschießt 61 und die berittene Polizeischwadron 113 Juden. 25. August. Polizeiregiment Süd erschießt 1324 Juden. 27. August. Einer ersten Meldung zufolge erschießt das Polizeiregiment Süd 549 und das Bataillon 314 69 Juden. Eine zweite Meldung schreibt dem Polizeiregiment Süd die Erschießung von 914 Juden zu. 28. August. Das Polizeiregiment Süd erschießt 369 Juden. 29. August. Bataillon 320 sorgt für die Absperrung, während die Stabskompanie des HSSPF bei Kamenez-Podelski am 26., 27. August 15.000 und am 28. August weitere 7.000 Juden erschießt. 31. August, Bataillon 320 erschießt in Minkowci 2.200 Juden. 1. September, das Polizeiregiment Süd erschießt 88, das Bataillon 320 380 Juden. 2. September. Das Polizeiregiment Süd erschießt 45 Juden. 4. September. Das Polizeiregiment Süd erschießt 4.144 Juden. 6. September. Das Polizeiregiment Süd erschießt 144 Juden. 11. September. Das Polizeiregiment Süd erschießt 1.548 Juden. 12. September. Das Polizeiregiment Süd erschießt 1.255 Juden. 5. Oktober. Das Polizeibataillon 304 erschießt 305 Juden. Von diesen spärlichen Dokumenten ausgehend erbrachten gerichtliche Vernehmungen in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Krieg weitere Informationen über die tödliche Schneise, die die Polizeibataillone 45 und 314 im Herbst 1941 durch die Sowjetunion geschlagen hatten. Als das Polizeibataillon 45 am 24. Juli die ukrainische Stadt Schepetowka erreichte, wurde sein Kommandeur Major Besser vom Chef des Polizeiregiments Süd, Polizeioberst Franz, einbestellt. Franz teilte Besser mit, dass die russischen Juden auf Befehl Himmlers zu vernichten seien und sich das Polizeibataillon 45 an dieser Aufgabe zu beteiligen habe. Innerhalb weniger Tage brachte das Bataillon mehrere hundert noch in Schepetowka verbliebene Juden um, darunter auch Frauen und Kinder. Im August kam es in verschiedenen ukrainischen Städten zu weiteren Massakern mit jeweils 100 bis einigen hundert Toten. Im September stellte das Bataillon in Bertitschew und Winnica bei der Exekution von Tausenden von Juden Polizisten für die Absperrung sowie für die Transport- und Erschießungskommandos. Seinen Höhepunkt erreichte das brutale Vorgehen des Bataillons am 29. und 30. September in Kiew, wo es bei der Ermordung von über 33.000 Juden in der Schlucht von Babi Yar wiederum für Absperrung, Transportbewachung und Schützen sorgte. Bis zum Ende des Jahres führte das Bataillon noch einige kleinere Exekutionen durch: Korol, Kremenchuk, Poltawa. Auch das Polizeibataillon 314 begann ab dem 22. Juli mit Massakern an jeweils 100 bis einigen 100 Menschen. Im September 1941 aber beteiligte es sich in Vinnytsia gemeinsam mit dem Polizeibataillon 45 an der Exekution von mehreren tausend Juden und erschoss zwischen dem 10. und 14. Oktober 7.000 bis 8.000 Juden in Dnipropetrovsk. Die letzten der durch spätere Ermittlungen nachgewiesenen Erschießungen fanden Ende Januar 1942 in Charkow statt. Die Dokumente aus dem südlichen Russland bieten einen groben Überblick über die weitgehende und fortgesetzte Beteiligung von Einheiten der Ordnungspolizei an der Massenerschießung von Juden, gehen aber nicht auf Einzelheiten ein, während es sich bei den Dokumenten aus dem nördlichen Russland genau umgekehrt verhält. Sie geben zwar keinen Überblick, schildern aber zumindest in einem Fall außerordentlich anschaulich einen Einsatz des Polizeibataillons 11, das ab Anfang Juli 1941 in der Gegend von Kaun stationiert war. Seine dritte Kompanie hatte die Aufgabe, das dortige Ghetto zu bewachen. Mitte Oktober wurde der Bataillonskommandeur mit zwei Kompanien des Bataillons 11 und zwei Kompanien litauischer Hilfspolizei nach Minsk geschickt. Der befehlshabende Offizier der 707. Sicherheitsdivision gab den Polizisten den ersten Auftrag, dem laut späteren Aussagen angeblich nur noch ein weiterer dieser Art gefolgt sein soll, sämtliche Juden der Ortschaft Smolevichi östlich von Minsk zu exekutieren. Mit dieser Abschreckungsmaßnahme wollte man die Zivilbevölkerung davon abhalten, den Partisanen zu helfen. Der Bataillonskommandeur behauptete später, er habe dagegen protestiert, aber vom befehlshabenden Offizier und Divisionskommandeur nur zur Antwort bekommen, dass die deutschen Polizisten sich auf die Absperrung beschränken und die Erschießungen den Litauern überlassen könnten. Das Massaker an den Juden von Smolevichi wurde wie befohlen durchgeführt. Ende Oktober wurde den zwei Ordnungspolizeikompanien und ihren litauischen Hilfstruppen von Wehrmachtsseite befohlen, in Slutsk, südlich von Minsk, alle Juden umzubringen. Von den ca. 12.000 Bewohnern der Stadt waren ein Drittel Juden. Wiederum rechtfertigte man die Aktion als Abschreckungsmaßnahme zum Schutze deutscher Truppen. Über das, was am 27. Oktober in Slutsk geschah, berichtete der Chef der dortigen deutschen Zivilverwaltung seinem Vorgesetzten, dem Generalkommissar für Weißruthenien Wilhelm Kube, nach Minsk. Slutsk am 30. Oktober 1941, geheim. Der Gebietskommissar Slutsk an den Herrn Generalkommissar in Minsk, betrifft Judenaktion. Unter Bezugnahme auf die am 27. Oktober 1941 erfolgte fernmündliche Meldung teile ich Ihnen nunmehr schriftlich Folgendes mit. Am 27.10. morgens gegen 8 Uhr erschien ein Oberleutnant des Polizeibataillons Nummer 11 aus Kaun, Litauen, der sich als Adjutant des Bataillonskommandeurs der Sicherheitspolizei vorstellte. Der Oberleutnant erklärte, dass das Polizeibataillon den Auftrag erhalten hätte, hier in der Stadt Slutsk in 2 Tagen die Liquidierung sämtlicher Juden vorzunehmen. Der Bataillonskommandeur sei mit seinem Bataillon in Stärke von 4 Kompanien, davon 2 Kompanien litauische Partisanen, im Anrollen und die Aktion müsse sofort beginnen. Hierauf gab ich dem Oberleutnant zur Antwort, dass ich auf alle Fälle die Aktion zunächst mit dem Kommandeur besprechen müsste. Etwa eine halbe Stunde später traf das Polizeibataillon in Slutsk ein. Wunschgemäß hat dann auch die Aussprache mit dem Bataillonskommandeur sofort nach Eintreffen stattgefunden. Ich erklärte zunächst dem Kommandeur, dass es nicht gut möglich sei, ohne vorherige Vorbereitung die Aktion durchzuführen, da alle auf Arbeit geschickt seien und es ein furchtbares Durcheinander geben würde. Es wäre zum Mindesten seine Pflicht gewesen, einen Tag vorher Bescheid zu geben. Ich bat dann darum, die Aktion um einen Tag zu verschieben. Er lehnte dieses jedoch ab mit dem Bemerken, dass er überall in allen Städten die Aktion durchzuführen habe und für Slusk nur 2 Tage zur Verfügung stünden. In diesen 2 Tagen müsste die Stadt Slusk unbedingt frei von Juden sein. Ich erhob sofort schärfsten Protest dagegen, indem ich hervorhob, dass eine Liquidierung der Juden nicht willkürlich erfolgen dürfe. Ein großer Teil der noch in der Stadt vorhandenen Juden bestehe aus Handwerkern, respektive Handwerkerfamilien. Diese jüdischen Handwerker könnten aber einfach nicht entbehrt werden, da sie zur Aufrechterhaltung der Wirtschaft unentbehrlich seien. Ich wies weiter darauf hin, dass weißruthenische Handwerker sozusagen überhaupt nicht vorhanden wären, dass also sämtliche lebenswichtigen Betriebe mit einem Schlage stillgelegt werden müssten, wenn alle Juden liquidiert würden. Am Schluss unserer Aussprache erwähnte ich noch, dass alle Handwerker und Spezialisten, soweit sie unentbehrlich seien, Ausweise in Händen hätten und dass diese nicht aus den Betrieben herauszuholen seien. Es wurde weiterhin vereinbart, dass alle noch in der Stadt vorhandenen Juden zwecks Sortierung, insbesondere wegen der Handwerkerfamilien, die ich ebenfalls nicht liquidieren lassen wollte, zunächst in das Ghetto gebracht werden sollten. Mit der Sortierung sollten 2 meiner Beamten beauftragt werden. Der Kommandeur widersprach keineswegs meiner Auffassung, so dass ich im besten Glauben sein musste, dass die Aktion auch so durchgeführt würde. Einige Stunden nach Beginn der Aktion stellten sich aber schon die größten Schwierigkeiten heraus. Ich musste feststellen, dass der Kommandeur sich überhaupt nicht an unsere Abmachungen gehalten hatte. Sämtliche Juden ohne Ausnahme wurden trotz der Vereinbarung aus den Betrieben und Werkstätten herausgeholt und abtransportiert. Ein Teil der Juden wurde allerdings über das Ghetto geleitet, wo noch viele von mir erfasst und aussortiert worden sind, während aber ein großer Teil direkt auf Lastwagen verladen und außerhalb der Stadt ohne weiteres liquidiert worden ist. Kurz nach Mittag kamen bereits von allen Seiten Klagen darüber, dass die Betriebe nicht mehr laufen könnten, weil man sämtliche jüdischen Handwerker entfernt hatte. Da der Kommandeur nach Baranovici weitergefahren war, habe ich mich nach langem Suchen mit dem stellvertretenden Kommandeur, einem Hauptmann, in Verbindung gesetzt, mit der Forderung, die Aktion sofort einzustellen, da nicht nach meiner Anweisung gehandelt worden sei und der bis jetzt angerichtete Schaden in wirtschaftlicher Hinsicht überhaupt nicht wieder gutzumachen sei. Der Hauptmann war sehr erstaunt über die von mir vertretene Ansicht und erklärte, dass er vom Kommandeur den Auftrag bekommen hätte, die ganze Stadt von Juden ohne Ausnahme freizumachen, wie sie das auch in anderen Städten getan hätten. Diese Säuberung müsste aus politischen Gründen erfolgen und wirtschaftliche Gründe hätten noch nirgends eine Rolle gespielt. Auf mein energisches Eingreifen hat er dann aber doch gegen Abend die Aktion eingestellt. Was im Übrigen die Durchführung der Aktion anbelangt, muss ich zu meinem tiefsten Bedauern hervorheben, dass letztere bereits an Sadismus grenzte. Die Stadt selbst bot während der Aktion ein schreckenerregendes Bild. Mit einer unbeschreiblichen Brutalität, sowohl von Seiten der deutschen Polizeibeamten wie insbesondere von den litauischen Partisanen, wurde das jüdische Volk, darunter aber auch Weißruthenen, aus den Wohnungen herausgeholt und zusammengetrieben. Überall in der Stadt knallte es und in den einzelnen Straßen häuften sich Leichen erschossener Juden. Die Weißruthenen hatten größte Not, um sich aus der Umklammerung zu befreien. Abgesehen davon, dass das jüdische Volk, darunter auch die Handwerker, furchtbar roh vor den Augen des weißruthenischen Volkes brutal misshandelt worden ist, hat man das weißruthenische Volk ebenfalls mit Gummiknüppeln und Gewehrkolben bearbeitet. Von einer Judenaktion konnte schon keine Rede mehr sein, vielmehr sah es nach einer Revolution aus. Ich selbst bin den ganzen Tag ununterbrochen mit allen meinen Beamten dazwischen gewesen, um noch zu retten, was zu retten war. Mehrfach habe ich buchstäblich mit gezogenem Revolver die deutschen Polizeibeamten wie auch die litauischen Partisanen aus den Betrieben herausdrängen müssen. Auch meine eigene Gendarmerie war mit dem gleichen Auftrag eingesetzt, musste aber vielfach wegen der wilden Schießerei die Straßen verlassen, um nicht selbst erschossen zu werden. Das ganze Bild war überhaupt mehr als grauenvoll. Nachmittags standen in den Straßen herrenlos eine größere Anzahl Panierwagen mit Pferden herum, sodass ich die Stadtverwaltung beauftragen musste, sich sofort um die Fahrzeuge zu kümmern. Wie nachher festgestellt wurde, handelte es sich um jüdische Fahrzeuge, die von der Wehrmacht den Auftrag hatten, Munition zu fahren. Man hatte sie einfach von den Wagen heruntergeholt und abgeführt, ohne sich auch nur um die Fahrzeuge zu kümmern. Bei der Erschießung vor der Stadt bin ich nicht zugegen gewesen. Über die Brutalität kann ich daher nichts sagen. Es dürfte aber auch genügen, wenn ich hervorhebe, dass Erschossene längere Zeit nach Zuwerfen der Gräber sich wieder herausgearbeitet haben. Bezüglich des wirtschaftlichen Schadens bemerke ich, dass die Gerberei am tollsten betroffen worden ist. Hier arbeiten 26 Fachleute. Allein 15 beste Spezialisten sind davon erschossen, 4 weitere sind auf dem Transport vom Wagen gesprungen und entkommen, während 7 durch die Flucht nicht erfasst worden sind. Der Betrieb läuft heute nur notdürftig weiter. In der Stellmacherei arbeiteten 5 Stellmacher. Hiervon sind alleine 4 Stellmacher erschossen, während der Betrieb jetzt mit einem Stellmacher aufrechterhalten werden muss. Es fehlen noch weitere Handwerker wie Tischler, Schmiede und so weiter. Es ist mir aber bis heute nicht möglich gewesen, eine genaue Übersicht zu bekommen. Wie ich bereits zu Anfang erwähnt habe, sollten die Handwerkerfamilien ebenfalls verschont bleiben. Heute sieht es aber so aus, dass fast in allen Familien einige Personen fehlen. Von überall gehen Meldungen ein, woraus ersichtlich ist, dass in der einen Familie der Handwerker selbst, in der anderen Familie die Frau und in der nächsten Familie wieder Kinder fehlen. So sind fast alle Familien auseinandergerissen. Ob unter diesen Umständen die nachgebliebenen Handwerker noch mit Lust bei der Arbeit sind und auch dementsprechend schaffen, dürfte sehr zweifelhaft sein, zumal sie zum Teil noch heute wegen der Brutalität mit blutig geschlagenen Gesichtern herumlaufen. Das weiß-ruthenische Volk, welches volles Vertrauen zu uns gewonnen hatte, steht fassungslos da. Obgleich sie verschüchtert sind und nicht wagen, ihre freie Meinung zu sagen, hört man aber doch schon die Ansicht vertreten, dass dieser Tag kein Ruhmesblatt für Deutschland darstellt und dass dieser Tag unvergessen bleibt. Ich bin der Ansicht, dass durch diese Aktion vieles zunichte gemacht worden ist, was wir in den letzten Monaten erreicht hatten, und dass es lange dauern wird, bis wir das verlorene Vertrauen der Bevölkerung wiedergewinnen werden. Abschließend sehe ich mich gezwungen, darauf hinzuweisen, dass von dem Polizeibataillon während der Aktion in unerhörter Weise geplündert worden ist, und zwar nicht nur in jüdischen Häusern, sondern genauso in den Häusern der Weißruthenen. Alles Brauchbare wie Stiefel, Leder, Stoffe, Gold und sonstige Wertsachen haben sie mitgenommen. Nach Angaben von Wehrmachtsangehörigen wurden den Juden öffentlich auf der Straße die Uhren von den Armen gerissen, die Ringe in brutalster Weise von den Fingern gezogen. Ein Oberzahlmeister erstattet die Meldung, wonach ein jüdisches Mädchen von der Polizei aufgefordert worden sei, sofort 5000 Rubel zu holen, dann würde ihr Vater freigelassen. Tatsächlich soll dieses Mädchen überall umhergelaufen sein, um das Geld zu besorgen. Auch innerhalb des Ghettos sind die einzelnen Baracken, die von der Zivilverwaltung vernagelt und mit jüdischem Inventar versehen waren, von der Polizei aufgebrochen und ausgeraubt worden. Sogar aus der Kaserne, in der die Einheit untergebracht war, sind für das Lagerfeuer Fensterrahmen und Türen herausgebrochen. Obgleich ich am Dienstagvormittag wegen der Plünderung noch eine Aussprache mit dem Adjutanten des Kommandeurs hatte und mir im Laufe der Unterredung versprochen wurde, dass kein Polizist weiterhin die Stadt betreten würde, sah ich mich verschiedene Stunden später noch gezwungen, 2 litauische Partisanen in voller Bewaffnung zu verhaften, da sie beim Plündern angetroffen wurden. In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch hat das Bataillon in Richtung Baranovici die Stadt verlassen. Offensichtlich war das Volk nur einmal froh darüber, als diese Nachricht durch die Stadt ging. Soweit der Bericht. Ich werde demnächst nach Minsk kommen, um einmal mündlich die Angelegenheit durchzusprechen. Zurzeit bin ich nicht in der Lage, die Judenaktion weiter durchzuführen. Es muss erst einmal wieder Ruhe eintreten. Ich hoffe, die Ruhe so bald wie möglich wiederherstellen zu können und trotz der Schwierigkeiten auch die Wirtschaft wieder zu beleben. Nur einen Wunsch bitte ich mir noch zu erfüllen. Verschonen Sie mich in Zukunft unbedingt vor diesem Polizeibataillon. Gezeichnet Karl, Gebietskommissar. Obwohl es nicht viele Dokumente gibt, die über die Beteiligung von Polizeibataillonen am Massenmord an den russischen Juden Auskunft geben, reichen sie doch aus, um über jeden begründeten Zweifel hinaus die zentrale Alibi-Behauptung zu widerlegen, die von der Ordnungspolizeiführung nach Kriegsende aufgestellt wurde. Da Lüge sei mit Himmler übereingekommen, dass die Ordnungspolizei die Sicherheitspolizei durch die Übernahme von Wachdienst und anderen Aufgaben unterstützen solle, sich aber nicht selbst an Erschießungen beteiligen dürfe. Diese Alibi-Behauptung, die derjenigen der Waffen-SS-Angehörigen ähnelt, die nach dem Krieg erklärten, an den ideologisch begründeten Aktionen der übrigen SS unbeteiligt und als normale Soldaten aktiv gewesen zu sein, wurde in mindestens einem Fall erfolgreich vor Gericht vertreten. Beim Prozess gegen Angehörige des Polizeibataillons 11 akzeptierte das Gericht die Darstellung der Angeklagten, dass es ihnen nach nur 2 Exekutionen, die sie auf Befehl der Wehrmacht durchgeführt hätten, gelungen sei, unter Hinweis auf die von Dalüge erreichte Zusage, ihre Rückbeorderung nach Kauen durchzusetzen. Die vorhandenen Dokumente belegen, dass sich die Ordnungspolizei im Sommer und Herbst 1941 sowohl im Zuständigkeitsbereich der höheren SS- und Polizeiführer Nord, Mitte und Süd als auch in Bialystok direkt an den Massenexekutionen russischer Juden beteiligte. Außerdem ereigneten sich die Massaker von Bialystok Mitte Juli und von Minsk 1. September jeweils unmittelbar, nachdem Dalüge und Bach-Zelewski und im ersten Fall auch Himmler vor Ort gewesen waren. Es war eindeutig so, dass Dalüge die Ordnungspolizisten nicht von einer Beteiligung am Massenmord abhielt, sondern sie geradewegs dazu anspornte. Hinsichtlich der Massenerschießungen, die in Russland nach dem Herbst 1941 stattfanden, ist die Quellenlage weniger gut. Aller Wahrscheinlichkeit nach wirkte die Ordnungspolizei dabei jedoch weit seltener mit als zuvor. Wesentliche Ausnahme war die umfangreiche Beteiligung von Ordnungspolizisten an der Erschießung von Juden in der Gegend von Pinsk im Herbst 1942. In der militärischen Krisensituation des Winters 1941-42 wurden viele Polizeibataillone zum Frontdienst gedrängt. Andere mussten mit dem zunehmenden Widerstand der Partisanen fertig werden. Außerdem stieg 1942 die Zahl der Männer, die aus der einheimischen Bevölkerung für die der Ordnungspolizei unterstellten Hilfstruppen rekrutiert wurden, um beinahe das Zehnfache, von 33.000 auf 300.000. Man tendierte dazu, die eigentlichen Erschießungen immer mehr diesen Verbänden zu übertragen, um die deutschen Polizisten auf Kosten der Kollaborateure psychisch zu entlasten. Die schwere psychische Belastung wirkte sich selbst auf Bach-Zelewski aus. Der SS-Arzt, der Reichsführer Himmler im Frühjahr 1942 von Bach-Zelewskis ernstlicher Erkrankung berichtete, merkte an, der SS-Führer leide insbesondere an Vorstellungen im Zusammenhang mit den von ihm selbst geleiteten Judenerschießungen und anderen schweren Erlebnissen im Osten.